im WDR-Fernsehen und in 1Live. Mailt uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute freie Themennacht. Ihr könnt anrufen, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist Susanne und Susanne ist 59. Hallo Susanne. Ja, hallo Domian. Meine Güte, das ist ja toll. Freue ich mich ja, dass ich mich auch da einreihen kann, um mit dir mal reden zu dürfen. Ja, schön, dass du da bist. Ja, super. Liebe Susanne, weswegen rufst du denn an? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema heißt eigentlich, wer sind meine Mütter? Es geht um das oder auch mein Thema Adoption. Und da bin ich doch sehr davon überzeugt, dass wir beide doch vielleicht die Welt ein bisschen positiv verändern können. Das würde mich sehr freuen, dass einige vielleicht zuhören, die also, meinst du das? Ja, wer sind meine Mütter? Wie meinst du das? Ja, weil, also ich denke, nicht jedes adoptierte Kind muss ja nun auch gleich eine posttraumatische Belastungsstörung erleben. Aber man sollte natürlich dann mit Offenheit umgehen. Und ich habe erst mit 19 Jahren rein zufällig davon erfahren und habe dann meine Abstammungsurkunde angefordert. Und ja, und dann steht da plötzlich im Feld Mutter ein Name, mit dem ich überhaupt nichts anfangen konnte. Du hast es durch Zufall erfahren mit 19? Ja, genau. Was war das für ein Zufall? Ich wollte heiraten, weil ja früher durfte man ja nicht, ich bin jetzt 59 und man durfte ja früher nicht in wilder Ehe zusammenleben. Und ja, auf jeden Fall habe ich das dann auch getan und ja, dann kam dann diese Abstammungsurkunde. Und das war natürlich ein großer Schock, habe meine Eltern dann natürlich postum damit konfrontiert. Warst du sauer, dass sie dir das nicht gesagt hatten vorher? Ja, aber erstmal war der Schock, das war einfach so tief. Meine heile Welt ist zusammengebrochen. Ja. Ich liebte meine Eltern, ich habe es auch gut gehabt als Kind, also gar keine Frage. Ja, und dann hat man mir dann noch eröffnet, das war dann der zweite Schock. Ja, jetzt frag auch nicht so viel, das ist ja nicht so schlimm, aus dir ist ja schließlich etwas geworden. Aber dein Adoptivvater ist auch dein leiblicher Vater. Ach. Der wäre dann, also ich lebte ja auch damals schon in Nordrhein-Westfalen, aber mein Pass, der sagt ja auch, dass ich in Bayern geboren bin und er hätte dann doch mal ein Verhältnis gehabt und daraus sei ich entstanden. Das ist ja kurios. Und dann allerdings. Hat dein Vater dich quasi mitgenommen? Ja. So war er ist ja vor eigentlich zwei gar Jahren. Bitte? So war es bis vor zwei Jahren, das geht ja noch weiter. Ja, erzähl mal weiter. Ja, ich habe dann also erstmal gar nicht nach meinen Wurzeln gesucht, eben weil ich dann auch, ich hatte wirklich ein ganz, ganz liebevolles Zuhause. Ja, aber irgendwann, ich muss unterbrechen. Ja. Wenn dein Adoptivvater auch dein leiblicher Vater ist, dann kannte der ja deine leibliche Mutter recht gut, oder er kannte sie zumindest. Er muss sie ja gekannt haben. Was hat er dir denn da, nachdem du das erfahren hattest, was hat er dir denn von der leiblichen Mutter erzählt? Nichts. Ich durfte überhaupt keine Fragen mehr stellen. Guck mal, das war so in den, Anfang der 70er Jahre. Da war das noch schon ein großes Tabuthema, was ich auch noch irgendwo verstehen kann. Aber wenn dann das Thema auf den Tisch kommt, dann denke ich, sollte man auch alle Karten auf den Tisch unbedingt stellen. Unbedingt, und das hat man leider nicht getan. Und es gab immer einen besagten roten Koffer und wenn wir dann mal tot sind, dann wirst du alle Unterlagen darin finden und alle Informationen. Und ich habe dann auch sofort damals wirklich überzeugt gesagt, ach, ich würde niemals nach ihr suchen, nach meiner leiblichen Mutter. Und ihr habt mich groß gezogen, gesund gepflegt, in die Schule geschickt und so weiter. Ne? Ich hatte auch wirklich kein Bedürfnis danach. Aber irgendwann, dann sucht man doch nach den Wurzeln. Das ist also wirklich verrückt. Und du wirst ja auch permanent damit konfrontiert. Beim Arzt, welche Krankheiten liegen in der Familie vor. Ja, und du kannst dann immer nur teilweise beantworten. Wann hast du aktiv gesucht? Das war dann, als ich so 30 Jahre alt war. Da hast du den roten Koffer aufgemacht? Nein, ich bin dann einfach nach Bayern gereist und habe dann da mit dem Geburtsnamen, beziehungsweise mit dem Namen meiner leiblichen Mutter gesucht, was ich damals dann noch gar nicht wusste, dass ich da eigentlich meine Wurzeln niemals finden konnte. Und war dann natürlich auch ziemlich enttäuscht. Habe dann auch meiner Adoptivmutter nie etwas davon gesagt. Mein Vater war damals schon tot. Ja, und dann ging es dann weiter irgendwann so, ich weiß auch nicht, waren dann doch einige Jahre, da war ich dann noch immer sehr unruhig. Und es hat sich auch leider zwischen meiner Adoptivmutter und mir eine Hassliebe entwickelt. Heute weiß ich das auch einzuordnen, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich es eben ja noch nicht. Ja, und dann habe ich dann doch mal explizit gesucht, aber auch nichts erreichen können. Und vor 2 Jahren ist meine Adoptivmutter, musste mal kurzzeitig in eine Pflege. Und ja, und da musste ich leider Gottes an diesen roten Koffer. Ach, das ist ja verrückt. Im Alter von 57 Jahren hast du den ominösen roten Koffer aufgemacht. Ja, und da. Wie spannend. Und was hast du gelesen? Oh, da habe ich dann so nächtelang dann doch ziemlich damit zu kämpfen gehabt, weil ich dann auch erstmal erfahren habe, dass meine leibliche Mutter geheiratet hat. Die waren aber beide wohnhaft in Nordrhein-Westfalen. Und ja, da habe ich dann gar nicht verstanden, weshalb ich dann in Bayern geboren bin. Ja, und da fing ich dann doch an zu suchen. Und da habe ich dann die eine Adoptionsvermittlungsstelle eingeschaltet. Die hat dann auch den Namen meiner leiblichen Mutter finden können, wo leider ist sie in dem Jahr gestorben, in dem mein Sohn geboren wurde. Das war 1994. Ach, wie schade. Ja, dann hat er tot, ja. Hast du denn irgendwas über... Ja, hast du denn... Ja gut, kannst du gleich vielleicht noch erzählen. Hast du über diese Frau denn ein bisschen was rausgekriegt? Ja, über die Halbgeschwister zum Beispiel? Ja, wenig. Also die eine ist leider auch nicht so ganz gesund. Die ist 9 Jahre jünger als ich. Und die andere Schwester, die ist, da war ich auch geschockt, die ist nur 2 Jahre jünger als ich. Da ist man dann schon ein bisschen enttäuscht. Da denkt man auch, ja, meine Güte, da hätte es mich ja auch noch behalten können. Aber okay, so war es nun mal. Aber mit der hättest du doch über deine Mutter reden können. Ja, aber da kommt auch nicht viel. Sie war wohl auch nicht so gewollt in der Familie. Und ja, sie ist ja dann im Prinzip auch nur meine Halbschwester. Und ja, hat dann damit auch immer noch so kleine Probleme, sage ich mal. Wir verstehen uns ganz gut, wir sehen uns nicht häufig, vielleicht so einmal im halben Jahr. Aber es ist doch erstmal okay. Also so die ganze lange Suche hat so viel nicht gebracht, ne? Nein, nee. Vor allen Dingen kam dann noch dabei heraus, dass wohl mein Adoptivvater nicht mein leiblicher Vater ist. Ach du lieber Gott, das jetzt auch noch. Da ist dann meine kleine restliche heile Welt auch noch zusammengebrochen. Wer war denn der Vater? Das war ein großer Schock. Das weiß ich bis heute nicht. Und warum hat man dir gesagt, dass dein Adoptivvater dein leiblicher Vater sei? Warum hat man das? Ja, das vermute ich mal, dass meine Eltern große Angst hatten oder befürchten mussten, dass ich sie vielleicht verlasse und sage, wie, ihr seid nicht meine Eltern, dass die Kinder dann weglaufen, wie man das früher immer so sagte. Aber ja, da bist du nicht weiter auf eine Spur gekommen. Leider nicht. Nee. Also ich weiß bis heute nicht, wer mein leiblicher Vater ist. Wie geht's dir jetzt heute mit diesem Stand des Wissens? Ich kann ganz gut damit leben. Ich versuche mich damit auszusöhnen. Ich verzeihe auch meine Adoptiveltern und sie haben ihr Bestes getan. Und das ist eben, mit dieser Bitte wollte ich mich an dich wenden, dass wir doch einen Appell loslassen. Bitte, liebe Mütter, ob es nun die Abgebenden oder auch die Annehmenden sind, redet mit eurem Kind. Ja, den Appell hast du jetzt sehr gut formuliert und glaubhafter formuliert als ich, weil du das selbst erfahren hast. Ich finde auch, die Eltern müssen mit ihren Kindern darüber reden. Richtig. Denn es gibt ja nichts Schlimmeres. Du hast es auch am eigenen Leib erfahren, wenn man es dann irgendwie hintenrum erfährt. Und ja, weil du kannst dir nicht vorstellen, ich habe Albträume gehabt als Kind sehr häufig. Da war ich so 9 Jahre alt, bin dann wach geworden, habe dann mein Stofftier und mein Kissen unter den Arm gepackt, wollte dann natürlich Trost suchen bei meinen Eltern. Aber auf dem Weg dorthin, in der Diele, blieb ich dann meistens schon wieder wie angewurzelt stehen und hatte so eine Panik davor, die Türe zu öffnen, weil ich dann meinte ich genau zu wissen, wenn du jetzt da reingehst, dann ziehen die ihre Masken ab und dann sind das gar nicht deine Eltern. Das hast du als kleines Kind schon so intuitiv gedacht. Ja. Ach, das ist irre. Ja, und du hast auch, du empfindest eine Sehnsucht, du spürst, dass dir etwas fehlt, aber du weißt nicht, was es ist. Ne? Du kannst dich auch nicht so artikulieren. Ja, und das ist einfach so eine unerträglich schmerzhafte Erfahrung und die ist so sinnlos. Und das darf einfach nicht passieren. Und Susanne, die Eltern, ja. Ich finde es gut, dass du angerufen hast und diesen Appell gesagt hast. Das ist sehr, sehr richtig und zutreffend und hoffentlich ist das heutzutage alles ein bisschen locker und weniger verkrampft als früher. Ich hoffe es. Vielen Dank, Susanne. Ja, ich danke dir. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Und dir auch auf jeden Fall alles Gute. Dankeschön. Tschüss Susanne. Danke. Ciao. Tschüss Domian. Ihr Lieben, Drama. Ich sag nur Drama. Gestern fing die Versteigerungsaktion unseres weißen Hirsches spektakulär an. Und dann gab es einen technischen Defekt. Etwas Technisches, eine Panne, irgendwas ist dazwischen gekommen. Ich habe bis jetzt gar nicht richtig kapiert, was es ist. Im Moment ist die Versteigerung ausgesetzt. Aber wir alle sind sehr guter Hoffnung, dass ich euch morgen Abend in der Sendung verkünden kann, ja, sie geht weiter. Und dann verkündige ich euch auch nochmal die Details, wo ihr hinklicken müsst bei eBay und so weiter. Der Hirsch wird, wer gestern nicht dabei war, wird hoffentlich dann am Morgen versteigert für einen guten Zweck, nämlich für die Universitätsklinik Köln, für das Mildred-Scheel-Haus, die Palliativstation dort. Und dieser Hirsch hat ja so, so lange hier gestanden im Fernsehen. Und ich habe mir überlegt, ich hätte ihn zwar auch gern zu Hause, aber es ist sinnvoller, wenn wir ihn versteigern und für einen guten Zweck, anstatt dass er irgendwie dann jahrelang bei mir auf dem Bücherregal steht. Also ich hoffe, dass ich euch morgen gute Nachrichten verkünden kann in Sachen Versteigerung Weißer Hirsch. So, weiter geht's mit Charlie. Charlie ist 16. Guten Morgen. Hallo. Hallo Charlie. Ich habe angerufen, weil ich außergewöhnlich viel esse. Aha. Und zwar ernähre ich mich wirklich zu 90% nur von Cola. Zu 90% von Cola? Ja, also im Prinzip den ganzen Tag bin ich nur Cola am Trinken. Da muss ich dich gleich mal fragen, wie groß bist du und wie viel wiegst du, Charlie? Ich bin 1,65 und wiege 120 Kilo. Wow, das ist ein ganz schöner Brocken, ne? Ja. Seit wann machst du das schon? Jetzt ungefähr 2 Jahre. Warum machst du das? Das ist doch eklig, immer nur Cola trinken. Nee, also ich weiß nicht. Ich habe da einmal angefangen. Also meine Eltern haben sich vor ca. 2 Jahren getrennt. Mhm. Und irgendwie habe ich seitdem viel Cola getrunken und habe darin irgendwie Hoffnung gefunden. Ich weiß es einfach nicht. Bei wem lebst du? Bei deiner Mutter oder bei deinem Vater? Bei meinem Vater. Der kriegt das doch mit, was du da zu dir nimmst. Nee, der ist sehr viel unterwegs. Und wer kauft diese viele Cola ein? Ja, teilweise ich selber. Mhm. Und das Geld kriegst du von deinem Vater dazu? Ja. Also Art Haushaltsgeld oder so? Genau. Aber der ist doch mal am Wochenende da, abends da. Esst ihr nie zusammen? Ja doch, essen tun wir schon zusammen. Aber ich esse da meistens nicht viel. Weil du gar keinen Hunger hast, weil du zugeschüttet bist mit Cola? Nee, weil, also Hunger habe ich immer, aber ich kann das einfach anderes Essen irgendwie nicht essen. Also. Was passiert, wenn du an, nehmen wir mal an, dein Vater macht Spaghetti oder irgendwas oder Pizza. Warum kannst du das nicht essen? Weil es mir einfach irgendwie nicht schmeckt. Mhm. Weil du wahrscheinlich schon so gewöhnt bist an diesen Cola-Geschmack und diese Süße, dass du eigentlich nur das noch willst. Genau, und dann, wenn ich halt nichts esse, dann zitter ich halt die ganze Zeit, krieg Krämpfe und dann trinke ich dann halt den ganzen Tag Cola, damit die Krämpfe und das Zittern weggeht. Ist ja ungeheuerlich. Ja. Isst du denn Süßes noch dazu? Schokolade, Chips oder irgend sowas? Ja, Schokolade und Gummibärchen, das volle Programm da also. Das ist ja absolut wahnsinnig, was du mir erzählst. Frag dein Vater nicht, was mit dir los ist. Der sieht dich ja auch, dass du nur gerade nicht der Schlankste bist. Ja, also der fragt natürlich schon, warum ich so dick bin. Mhm. Und da sage ich ja, ich sage ihm natürlich auch, da ich viel esse. Und er findet das jetzt auch nicht so gut. Aber kümmert sich nicht weiter drum. Also doch, er kümmert sich eigentlich schon drum. Er spricht mich auch oft drauf an. Mhm. Nur ich flüchte dem Thema dann auch immer aus. Und er lässt dich dann auch flüchten? Ja. Hast du auch Kontakt zu deiner Mutter? Nur sehr wenig. Ah ja. Gehst du noch zur Schule? Ja. Gibt es Lehrer, die dich auf die Situation ansprechen? Nee, eigentlich nicht. Niemand? Wirklich nicht? Nee. Und wie ist es mit Freunden? Habe ich ein paar wenige, aber die achten da auch nicht so drauf. Wärst du gemobbt in der Schule? Nee. Man nimmt dich so, wie du bist. Genau, also jetzt, was heißt gemobbt? Gemobbt nicht, aber schon ein bisschen Außenseiter. Schon mal, das auch nicht unbedingt, aber es werden oft so Äußerungen gemacht wegen meiner Figur. Mhm. Sowas schon mal. Du sagst, dass das vor 2 Jahren angefangen hat. Ja. Wie hast du denn bis dahin ausgesehen? Wie schwer zum Beispiel warst du bis dahin? Bis dahin war ich eigentlich immer sehr schlank. Und dann ging das peu à peu immer mehr... Genau, erstmal wenig halt, da habe ich auch noch normale Sachen gegessen. Mhm. Aber nach und nach dann immer mehr süße Sachen halt. Mhm. Charlie, ich finde das alarmierend, was du mir erzählst. Ich meine, das wird dir wahrscheinlich auch klar sein, dass das extrem ungesund ist, was du da machst. Ja. Und das hält im Moment deinen Körper noch aus, weil du relativ jung bist. Das kann aber auch bei jungen Leuten schnell kippen, dass du Diabetes bekommst, dass du mit der Bauchspeicheldrüse irgendwas kriegst. Oder es gibt tausend Möglichkeiten, dass eine Erkrankung eintritt. Ja, dem bin ich mir eigentlich auch schon bewusst, aber hast ich habe immer das Gefühl, ich habe das noch unter Kontrolle. Nee, hast du nicht. Hast du nicht. Allein dein Gewicht sagt mir das und die Tatsache, dass du gar nicht mehr normal essen kannst, sagt mir, dass du es nicht unter Kontrolle hast. Ja. Wie viel Liter am Tag trinkst du denn Cola? Ja, mindestens 3 bis 4. Mhm. Du weißt, wie viel Zuckerwürfel in einer Flasche Cola sind, ungefähr? Das weiß ich, ja. Das ist immer, ich weiß es gerade nicht auswendig, aber manchmal stapeln, im Fernsehen sieht man schon mal so Tests, dann stapeln die Würfel daneben. Das ist ja ganz schrecklich, was man da in sich reinzieht. Ja. Kannst du überhaupt schlafen, wenn du so viel Cola trinkst? Ja, also Koffein, das macht mir eigentlich gar nichts aus. Ja. Da bin ich wahrscheinlich schon abgehärtet. Gefällst du dir denn selbst, wenn du dich im Spiegel anguckst? Ich sehe das eigentlich schon gar nicht mehr so wirklich. Wie ist das denn mit Mädels? Wie reagieren die Mädels auf dich? Ja, natürlich geschockt auch irgendwie. Ich kann mir vorstellen, so die größten Chancen hast du nicht, oder? Nee, das stimmt. Deswegen meine ich, hättest du denn da nicht auch Sehnsucht, dass sich da ein bisschen mal was ergibt und die eine... Doch, ich hatte eine Freundin. Hatte oder hast? Ich hatte. Ja. Vor circa einem Jahr noch. Und? Aber, ja... Warum? Die haben dann auch Schluss gemacht wegen dem Fall. Meinst du deshalb, weil du so aussiehst und dich so ernährst? Ja, der hat mir nie genaue Gründe gesagt, aber da habe ich das Gefühl, deswegen. So, ich rate ganz dringend, Charlie, ganz, ganz dringend, dass du zum Arzt gehst. Habt ihr einen Hausarzt, einen guten Arzt? Ja, klar. Auch den du ganz okay findest? Ja. Wann warst du das letzte Mal bei dem? Vor einem Monat. Vor einem Monat? Ja. Ja, aber hat der dich denn nicht gefragt, hey, was ist mit dir los? Ja doch, ich sag dem halt, dass ich viel esse. Ja? Der sagt mir auch immer, ja, ess nicht zu viel. Das ist auch nicht gesund. Aber du hast ihm das mit der Cola nicht erzählt? Nee. Ich hab dem nur gesagt, dass ich halt generell viel esse. Außer dem Rat, du sollst nicht so viel essen, hatte er nicht für dich übrig? Nee. Das fände ich ein bisschen merkwürdig. Aber egal. Nicht egal, aber trotzdem sage ich, geh nochmal zu ihm und erzähl ihm das genauso, wie du es mir gerade erzählt hast. Ich glaube, da muss eine richtige Maßnahme getroffen werden bei dir, damit du davon wegkommst. Das ist ja fast wie eine Sucht schon. Ja. Hast du denn mal von dir aus versucht, einfach die Cola zu reduzieren oder vielleicht sogar mal einen ganzen Tag wegzulassen? Ja klar, aber dann fange ich halt an, direkt zu zittern. Wie du es gerade gesagt hast, ja. Mich auch zu übergeben und krieg Bauchkrämpfe. So. Und dann trinke ich halt wieder Cola, damit die halt aufhören im Prinzip. Ja, und deshalb sage ich, das ist jetzt ein medizinischer Fall. Da muss dir medizinisch geholfen werden. Vielleicht musst du sogar eine kurze Zeit in irgendeine Klinik. Würdest du das machen? Ja, eigentlich schon. Wäre, glaube ich, das Allerbeste. Dann bist du in guter Betreuung und... umgeben von Ärzten und Psychologen und die würden das dann schon richten. Ja. Pass auf, Charlie, ich habe im Hintergrund immer eine Diplompsychologin hier bei mir. Ich möchte, dass die dich nochmal anruft und die kann dir nochmal ein paar Tipps an die Hand geben, was du konkret mit deinem Arzt besprechen sollst, was zu tun ist. Okay. Und dann bitte ich dich wirklich, das zu tun für deine Gesundheit und einfach auch so für dein Wohlbefinden, dass du dich wieder richtig gut fühlst. Ja. Und dass du gute Chancen bei den Frauen hast. Ja, jawohl, fühle ich mich natürlich so auch nicht. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Charlie, du legst bitte auf und die Alexandra ruft dich gleich an, okay? Okay. Alles Gute, tschüss. 1.19 Uhr und hier ist eine Alexandra, aber nicht unsere Alexandra. 41, guten Morgen Alexandra. Hallo. Hallo. Ich bin wirklich zu hören, das ist unglaublich. Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ach, gar nichts. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich anfange, weil das alles so komplex ist. Wir fangen einfach mal irgendwo an, ich frage dann schon. Also, ich bin mit 11 missbraucht worden von meinem Opa. Und das ging auch des Öfteren so. Und nach einem Jahr habe ich mich dann meiner Mutter eröffnet. Mhm. Die hat mir das auch geglaubt. War das der Vater, ihr Vater? Oder? Ihr Vater. Ihr Vater war das sogar. Und sie hat mir das auch geglaubt, hat dann auch da angerufen und hat ihn zur Rede gestellt und hat mir dann im Nachhinein eröffnet, dass er ja total traurig ist und auch am Grab seiner Eltern war. Und also sie wollte mir mehr oder weniger damit wohl sagen, dass das ihm auch total leid tut oder was auch immer, ich weiß auch nicht. Und liebte deine Mutter zu der Zeit? Meine Mutter, ja. Was hat die denn dazu gesagt? Ja, der habe ich es ja gesagt und sie hat das dann ja auch angeprangert bei meinen Großeltern. Und sie hat mir dann im Nachhinein erzählt... Moment, jetzt kommen wir durcheinander. Ja? Du hast deine Mutter bei ihrem Großeltern, das waren ja dann, das ging um den Opa. Der Opa war dann der Vater von deiner Mutter. Genau. Und ich meinte jetzt, hat die Oma noch gelebt? Die Oma war auch noch da, natürlich. Wie, ja. Wie hat die denn darauf reagiert? Ja, das ist eine gute Frage, das weiß ich bis heute irgendwie nicht. Ach, Entschuldigung, ich habe mich gerade nicht gut ausgedrückt, das war ein Missverständnis. du weißt es bis heute nicht? Nee, das Ding ist, dass ich musste da auch im Nachhinein immer wieder hin, weil meine Mutter immer gesagt hat, meine Oma kann ja nichts dafür, dass das passiert ist. Das klingt alles merkwürdig. Total, und das zieht sich auch durch... Bis heute, also... Eigentlich hätte deine Mutter ja empört sein müssen. Sie hat meine Oma geschützt, aber mich nicht. Jetzt also so kommt mir das heute vor. Der hat das ein Jahr gemacht. Genau, also so ungefähr, ich kann das gar nicht genau sagen. Ist es da, du warst 11, 12 Jahre alt, ist es da bis zum Geschlechtsverkehr? Nein. Also das Schlimmste, was ich so in Erinnerung habe, ist, dass wir, mein Opa, ich saß vor ihm und es war eine Decke um uns und er hat mich gefingert, wie auch immer man das sagen will, so muss man das glaube ich sagen, und meine Oma saß auf dem Sessel rechts von uns und sie hat es gar nicht mitbekommen. Das glaube ich. Das im gleichen Moment gemacht, wo meine Oma dabei war. Das kann man eigentlich nicht glauben, dass sie es nicht mitbekommen hat. Ja, das Ding ist, genau, und das ist das eben. Und deshalb habe ich auch so, das ist auch was, wie gesagt, im Nachhinein kam dann raus, ich bin dann irgendwann heroinabhängig geworden, habe Therapien gemacht, weil ich habe das, wie meine Mutter mir das so verkauft hat, dass meine Oma da ja nichts für kann und so, das habe ich ihr so abgenommen und das klang für mich als Kind plausibel. Hältst du es für möglich, Alexandra, dass deine Mutter auch Opfer wurde? Nein. Ich weiß definitiv, dass die Schwester von ihr missbraucht worden ist, von klein auf bis groß. Die hat sich dann irgendwann weggeheiratet von ihrem Vater. Auch ein schrecklicher Mann, also einfach nur raus aus der Familie, so kam mir das immer vor. Das habe ich dann auch mit den Jahren erst erfahren. Und meine Mutter hat sich einfach, sie sagt, sie hätte davon auch nie was mitbekommen, dass meine Tante missbraucht worden ist. Also auch von dem Opa, also von ihrem Vater dann. Genau, das hat sie alles nicht mitbekommen. Nach diesem einen Jahr hat er dich dann definitiv in Ruhe gelassen? Ja, hat er. Aber du musstest immer wieder dorthin auch? Ja, ich hab ihm wieder ein Küsschen auf die Wange gegeben. Für mich war das auch irgendwie okay dann. Ich kann es dir gar nicht erklären. Es kommt mir selber so beschränkt vor. Wann brach es denn wieder aus dir heraus? In welchem Alter? Ich glaube, also ich bin dann ja Heroin. Also irgendwie war das ja in mir, dass da irgendwas nicht stimmt in meiner ganzen Family. Das Ding ist auch, ich muss dazu sagen, mein Vater ist bi. Das habe ich mit der Zeit auch als Kind rausbekommen, weil er Filme liegen gehabt hat, die man als hetero nicht anguckt, da waren immer nur Männer zu sehen, die habe ich gefunden und die habe ich dann immer heimlich angeguckt als Kind oder als Jugendliche, sage ich mal. Er hat mir oft gesagt... Also pornografische Filme. Ja, genau. Und dann hieß es immer, Papa fährt mal über Land und wir dürfen nicht mit und so. Und im Alter habe ich dann erst kapiert, was das eigentlich bedeutet. Und ich habe ihn dann auch tatsächlich... vor ein paar Jahren darauf angesprochen, weil ich wahnsinnige Angst hatte, dass mein Papa im falschen Leben steckt. Ich habe ihn wahnsinnig lieb und er ist für mich eine ganz wichtige Person. Und ich dachte, ey, du hast eine Familie, du hast zwei Kinder, hättest du eigentlich was ganz anderes haben wollen? Was sagt er? Und er sagt, nein, ich liebe deine Mutter, ich wollte euch, ne, aber ich hab halt diese Neigung. Mhm. Aber dann nochmal, das ist ein gutes Stichwort, der Vater. Der Vater hat das damals ja dann auch mitbekommen. Ja, ist der nicht ausgerastet? Ja, das ist auch so was, was ich irgendwie auch verdrängt habe wahrscheinlich. Am Anfang wurde das immer so gesagt, dass mein Vater das erstmal nicht wusste, dass meine Mutter immer gesagt hat, dem Papa, der erzählen wir das nicht, sonst rastet der aus. Mhm. So habe ich das auch in Erinnerung. Und wie ich das dann irgendwann, wie ich dann heroinabhängig war und meine Mutter mal wieder vor mir saß und sagt, Sandra, Kind, du kannst mir nichts vormachen, du bist, ich kenne dich in- und auswendig, bla bla bla. Dann habe ich irgendwann gesagt, du kennst mich überhaupt nicht, ich bin seit 4 Jahren heroinabhängig, du hast keinen Plan, wer vor dir sitzt. Mhm. So, und da war sie schon ziemlich schockiert und da hat sie, glaube ich, auch mitbekommen, dass dass einfach ihre, naja, obwohl das stimmt so auch nicht, weil sie macht das heute noch. Also sie sitzt heute noch vor mir und sagt, wir verstehen uns ja alle so gut und wir können uns alles sagen und also so. Du kannst insgeheim schlummert da ja was, weil dieses Ding zu meinem Vater, das weiß sie ja auch nicht. Mhm. Mittlerweile, sie ist so dick geworden, sie frisst alles in sich hinein. Ja, das heißt, du kannst bis heute nicht mit ihr ganz offen über das, was damals passiert ist, gesprochen. Also das, über den Missbrauch schon. Aber ich habe sie auch jahrelang dafür verachtet, mehr oder weniger, bis mein Vater zu mir gekommen ist und hat gesagt, Sandra, du kannst jetzt weiter so machen und unsere Familie zerstören, indem du immer wieder darauf rumhackst. Mhm. Oder du fängst jetzt langsam mal an zu verzeihen in irgendeiner Form. Hast du verzeihen können? Nein, ich das geht einfach. Ich kann meine Mutter. Wie geht es dir denn überhaupt heute, Alexander? Ich bin immer noch substituiert, davon komme ich nicht weg. Ich weiß nicht, wie viele Entgiftungen gemacht, ich habe 3 Therapien gemacht. Mir geht's gut, ich habe ein Kind und ich bin glücklich soweit, aber ich kann nicht, also ohne meine Krücke kann ich nicht. Mhm. Und die Krücke heißt ohne die Substitution. Genau. Ja. Und das ist sehr schwer, mich damit abzufinden. Das Problem ist aber, dass damals schon immer auf Therapie zu mir gesagt worden ist, wir müssen deine Eltern mit einbeziehen, da muss ein klärendes Gespräch ran und so, du trägst da Päckchen. Aber das geht nicht. Weil ich weiß, ich zerstöre meine Mutter. Du zerstörst deine Mutter? Durch dein Verhalten ihr gegenüber? Oder wie? Nein, auch das, was ich weiß von meinem Vater. Ich weiß ja auch, dass mein Vater da, der hat ja auch ein Leben gelebt, der ist selber missbraucht worden. Das hat er mir ja alles erzählt. Mhm. Und ich würde ihr so gerne ganz viel sagen, was sie alles nicht geblickt hat. Oder und warum tust du es nicht? Oder für meinen Begriff hat sie es ja geblickt, aber sie tut die ganze, alles was nicht ausgesprochen ist, existiert. Wie alt ist die Mutter heute? 66. Ja. Okay. Ist sie noch einigermaßen, gut, sie ist sehr dick, sagst du, aber sonst einigermaßen? Nee. Also, sie hat diese Lungenkrankheit, COPD, ihre Knie im Arsch, dadurch, dass sie auch so... Okay, sehr angeschlagen, aber worauf ich hinaus wollte, ist, kann man ihr noch einen Angriff zumuten? Kannst du sie nochmal wirklich... Das konnte ich ja schon vor 10 Jahren nicht und da hatte sie die Krankheiten noch nicht. Sie war schon immer eine sehr dicke Person. Und du kannst es nicht, weil du... Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich ihr das alles sage, was mir auf dem Herzen liegt und wo ich denke, Mama, das ist einfach nicht in Ordnung und du guckst einfach nicht richtig hin. Mhm. Und ich hatte immer diese kleinen Härchen. Ich komme heute in den Raum rein und ich weiß genau, was da Sache ist. Was ist dann? Was wäre gewesen, wenn damals in deiner... Ich zerstöre die. Ich weiß, dass ich sie zerstöre, weil ich Dinge ausspreche, die sie nie hören wollte. Was heißt zerstören? Sie geht daran kaputt. Geht sie nicht jetzt so auch irgendwie daran kaputt? Ja, das geht sie, aber ich... Und sie weiß, dass sie spürt, was für eine Antipathie du gegen sie hast. Ja, genau, das ist auch... Das ist und dadurch auch geht sie kaputt. Und auch, weil sie immer wieder sagt, Sandra, du bist hier oben und warum bist du... Also ich lebe im Moment ich lebe seit ein paar Jahren schon im Schwabenland, die sind im Nordfriesland da oben. Und wenn ich dann zu Weihnachten da bin, dann bin ich eigentlich mehr bei meiner Ex-Schwiegermutter. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu dem Vater von meiner Tochter. Okay, mach mir nicht so viel Ausflüchte, worauf ich hinaus wollte. Vielleicht ist es sogar jetzt noch gut, wirklich ihr alles auf den Tisch zu legen. Ich habe zu ihr gesagt, ich sag Mama, wenn ich dir das alles sage, dann gibt es hier einen Riesenstreit. Ja, vielleicht ist dieser Streit dann auch wohltuend. die Frau wird ja sowieso immer mehr krank, wie du es gerade beschrieben hast. Sie wird sich tausend Dinge denken, du denkst dir tausend Dinge. Euer Verhältnis ist komplett verschachtelt und verspannt. Warum nicht die Chance nutzen, es auszusprechen? Warum nicht? Und wenn du es nicht aussprechen kannst, wenn du denkst, das ist so eine emotionale Situation, vielleicht sage ich auch noch ein Wort zu viel und zu verletzend, dann schreib's ihr alles in Ruhe auf. Lass den Brief ein paar Wochen liegen, lese nochmal, überarbeite ihn und schick ihn ihr. Ich glaube, das ist für dich befreiend. Und wer weiß, vielleicht in gewisser Weise für sie auch. Weil dann endlich mal die Spannung zwischen euch weg wäre. Vielleicht kannst du dann auch verzeihen. Aber ich verrate ja auch meinen Vater. Den habe ich doch so lieb. Weil er dir Sachen gesagt hat, die sie wiederum nicht weiß. Ja, obwohl ich denke, wie bescheuert muss man sein. Dann lass deinen Vater, ich glaube, du hast genug Stoff, was dich alleine betrifft, lass den Vater raus. Das muss er mit ihr klären, da solltest du dich nicht einmischen. Nimm deine Geschichte, dein Leben und mach es. Jetzt geht es vielleicht noch, wenn die Frau vielleicht noch älter und noch mehr krank wird, geht es irgendwann gar nicht mehr. Und irgendwann stirbt sie und sie nimmt es mit ins Grab und du kannst es nie mehr irgendwie auflösen. Dann schmeiße ich einen Brief mit ins Grab. Ja, aber das ist doch auch... So habe ich es beim Opa auch gemacht. Ja, aber das finde ich nicht gut. Ja, das ist scheiße, weil ich merke auch selber, dass mich das macht mich wahnsinnig. Ja, nutze die Zeit, jetzt ist die Zeit noch da. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwann da steht und sagt, ich habe es versäumt und ich kann es nicht mehr realisieren und gut machen. Ja. Alexander, mehr kann ich nicht sagen. Unsere Zeit rennt davon. Ich weiß und ich könnte stundenlang mit dir reden. Ich finde dich ganz wundervoll. Das möchte ich ganz kurz sagen. Ich danke dir sehr herzlich. Okay. Ich hoffe, dass du eine gute Lösung findest für dich, für euer Leben, für deine Familie. Ja, versuch. Alles Gute von Herzen. Ich danke dir. Sehr dir gern. Auch. Tschüss, ciao. Ciao. 0800 220 50 50 und hier ist der Robin. Robin ist 35, guten Morgen. Hallo. Hallo Robin, schön, dass du da bist. Bin ich 35? Bitte? 35 Jahre alt bin ich. Ja, habe ich das nicht gesagt? Achso, ich habe verstanden, 30. Nee, 35. Ach so. Wenn du den Hörer noch ein bisschen anders halten könntest, wäre es perfekt. Ja, das ist immer... Das klingt nicht so immer gut. Probleme mit meinem Handy. Jetzt besser? Nee, nicht sehr viel besser. Jetzt besser? Ja. Wir versuchen es mal. Um was geht's denn, Robin? Ich habe ein echt starkes Alkoholproblem. Und mit 10 hatte ich schon meine erste Alkoholvergiftung. Und mit 14 bin ich wirklich erst angefangen. Und meine Eltern sich ein bisschen immer gezofft haben. Mit 16 bin ich ausgezogen bei meiner Mutter, weil meine Eltern sich getrennt hatten. Mhm. Starkes Alkoholproblem. Bist du jetzt auch betrunken gerade? Ja, ich habe jetzt schon meine 6. Flasche Wein. Ja, das merke ich auch. Die 6. Flasche Wein heute schon. Ja, ich habe noch 3. Und die will ich auch alle leer machen. Du wirst heute Nacht, du trinkst heute Nacht noch 3 Flaschen Wein? Ja. Also ist das Pensum, so 9 Flaschen am Tag? Ja, ja. Beziehungsweise nach. Moment, ja. Können wir überhaupt normal miteinander reden? Ja, klar, doch, ich verstehe dich. Und Hauptsache, du verstehst mich ja auch. Ja. Das geht also quasi dein ganzes Leben lang schon so? Ja. Was hast du schon dagegen unternommen, um da rauszukommen? Die Entgiftung kann ich gar nicht mehr zählen, wie lange ich in der Entgiftung war. Das waren, glaube ich, 25 in der Entgiftung oder 26 in der Entgiftung. 25 Entgiftungen? Ja, und ich habe auch 2014 eine Langzeittherapie auf die gemacht, für 15 Wochen. Mhm. Ich muss dazu sagen, meine Ex-Frau, die hat sich 2013, Oktober, getrennt von mir. Mhm. Wahrscheinlich wegen des Alkohols? Genau, ja. Weil meine Ex-Frau ist gebürtige Russin. Mhm. Und sie kommt gebürtig aus Kasachstan. Mhm. Und der Vater hat damals auch den Schnaps selber gebrannt und wollte halt nicht. Ich habe 2 kleine Kinder. Mein Jüngster wird jetzt am 11.12. 7 Jahre alt. Mhm. Mein Ältester ist 8 Jahre alt. Und die will halt nicht, dass die Kinder so aufwachsen, so wie sie aufgewachsen ist. Ach so, ja, weil ihr Vater war quasi, weil er selbst gebrannt hat, auch Alkoholiker. Ja, der war auch Alkoholiker. Und sie wollte, dass ihre Kinder das nicht alles nochmal erleben, was sie erlebt hat. Genau. Lebt deine Frau jetzt in Deutschland? Sie lebt in Nordrhein-Westfalen, ja. In Lotte. Bist du, wie weit entfernt wohnst du? Ich wohne in Osnabrück. Das sind wie viel? Das ist nicht weit. Nee, das ist nicht weit. Nee. Mit Busverbindung eine halbe Stunde. Ja, ja, genau. Siehst du denn deine Kinder öfter? Ich habe die Kinder jetzt seit 3 Monaten nicht mehr gesehen. Seit 3 Monaten nicht mehr? Ja. Die Kinder sind jetzt wie alt, die beiden? Mein Ältester ist 8, mein Jüngster wird jetzt am 11.12. 7 Jahre alt. 7, okay. Ich versuche es auch mal hinterher zu telefonieren. Oh, jetzt wird die Leitung immer schlechter. Deine Frau sagt nein, die Kinder dürfen dich nicht sehen. Nee, jetzt muss man abbrechen. Du ist alles verrauscht. Also entweder versuchen wir den Robin nochmal hier zu bekommen, sonst rufen wir ihn auf jeden Fall im Hintergrund nochmal an. Dann machen wir weiter mit Daniel. Und Daniel ist 26. Guten Morgen, Daniel. Ja, hi Jürgen. Ja, dich verstehe ich schon erheblich besser, Daniel. Hi. Das freut mich. Hi. Daniel, weswegen rufst du an? Es geht um ein Erlebnis, das ich im Ruhrgebiet hatte am 24.07.2010 in Duisburg. Vor 6 Jahren. Ja, genau. Es geht um die Love Parade. Ah, ja. Genau. Und zwar, wir sind damals zu 7 losgefahren und leider nur mit 6 Leuten heimgekehrt. Und zwar, ein Kumpel ist da leider umgekommen. Wollte ich mit drüber reden. Hast du das gesehen, wie er umgekommen ist? Ja, nicht ganz wie er umgekommen ist. Wir sind da halt reingekommen in diesen Pulk, waren dann halt getrennt voneinander und die Gruppe war völlig auseinandergerissen. Und er war der Erste, den ich wiedergesehen habe, nachdem sich dieser Haufen, sag ich mal, wieder ein bisschen gelichtet hatte. So. Und dann? Und dann. Ich habe ihn halt als Erstes gesehen, an seinem knallgrünen T-Shirt konnte ich es erkennen, habe ihn rausgezogen, war reanimationspflichtig, Ach so, er lag. Ja, die lagen in diesem Haufen da, wo Ach so. die ganzen Menschenmengen da aufeinander waren. Ich war von den anderen getrennt, von unserer Gruppe. Also, und er war halt der Erste, den wir... Sind die anderen über ihn rübergetrampelt? Nicht getrampelt, ich würde eher sagen gefallen. Also es ist, getrampelt würde ich nicht sagen gefallen. Das war also so eine wabernde Menschenmenge. Und ich konnte halt auch, weil ich halt 2 Meter groß bin und stattliche Statur... konnte ich mich halt auf den Arm halten oder auf den Beinen halten, das gesagt. Wie viele Menschen, und, damit man sich das so vorstellen kann, lagen denn da übereinander, aufeinander? Oh, mehrere, das kann man ganz schlecht schätzen. Ich habe nachgelesen, nach den ganzen Gutachten und so müssen ungefähr 10 bis 12 Menschen auf 1 Quadratmeter gestanden haben oder sich befanden haben. Und dein Freund, wie tief lag der von unten nach unten gesehen? Ziemlich tief unten. Das heißt, er hat ein erhebliches Gewicht aushalten müssen von denen, die über ihm lagen oder über ihn hinweggegangen sind. Genau, richtig. Du hast ihn rausgezogen dann? Genau, ich habe ihn rausgezogen. Und in welchem Zustand war er da? Nicht mehr ansprechbar, bewusstlos und ja. Und was dann habe ich ihn halt rausgezogen mit 2, 3 anderen Helfern, die alle halt in dem Schock des Momentes. Ja, da war ja Chaos, ne? Pures Chaos war da. Und haben ihn dann rausgezogen, haben ihn auf Seite gezogen und da ich so ein bisschen helfertechnisch veranlagt bin in der Feuerwehr und alles, haben wir ihn halt probiert zu reanimieren und so. Und dann kamen auch die ersten ehrenamtlichen Helfer an, haben ihn sofort abgenommen, sag ich mal, und haben ihn dann ins Krankenhaus verbracht und dann ging für uns die Odyssee weiter. Dann ging für euch die Odyssee weiter, was heißt das? Ja, genau. Erstmal musste man sich alle wiederfinden. Wir kamen aus Norddeutschland und wussten halt nicht, wo wir waren, außer dass wir in Duisburg waren. Sind halt vom Bahnhof dahin eskortiert worden. Das waren alles abgesperrte Straßen. Wir wussten nicht, wo wir sind. Wir wussten, dass wir zum Festivalgelände wollten. Und aber ihr Freunde, die anderen 6 Freunde, ihr habt euch dann gefunden in dem ganzen Gewusel. Ja, später habe ich immer einen zur Zeit gefunden, habe gesagt, ihr wartet da in dieser Ecke da, wartet ihr auf mich, ich gucke weiter und habe mich dann halt da wieder reingetraut und so, erzähl mal weiter, was mit dem schwer verletzten Freund dann passiert ist, weiter genau, im Krankenhaus. Der ist halt vom Krankenwagen oder vom Rettungsdienst übernommen worden, ist halt weiter transportiert worden in ein Klinikum, das haben wir halt eins nur später erfahren und der ist halt in der Nacht leider verstorben, als wir schon wieder auf der Rückreise waren oder dass wir, als wir abgeholt wurden, dass wir da endlich rauskamen. Er ist gar nicht mehr zu sich gekommen? Nein, richtig. Hm. Wie nah warst du mit diesem Mann befreundet? So ein guter Kumpel, würde ich sagen. Hm. Ja. Wie dramatisch, als ihr dann am nächsten Morgen das gehört habt, dass der Freund tot ist, am nächsten Tag. Ja, es war halt in der Nacht noch, ne? Wir waren halt auf der Heimreise und dann hat sich über mehrere Ecken ergeben, dass er leider verstorben war. Haben es dann noch im Auto erfahren auf der Rückreise und dann war natürlich die Stimmung am Boden zerstört. Mhm. Und Ihr seid dann alle mit einem Auto zurückgefahren? Ja, wir wurden dann halt von diesem Festivalgelände aus diesem Tunnel an der Karl-Lehr-Straße raus eskortiert, rausgeschickt, da kamen die ersten Kamerateams auf uns zu, haben uns interviewt und was da drin passiert wäre und völlig unhuman, haben Fragen gestellt, was denn da drin los wäre, völlig sensationsgeil und ist natürlich verständlich, aber in der Situation halt für uns für einen Betroffenen ganz schlimm. Und von euch konnte dann noch einer Auto fahren nach dem Schock? Nein. Wir waren ja alle in Feierlaune. Wir sind aufgebrochen, haben natürlich auch das eine oder andere Bierchen getrunken und sind halt in Feierlaune dahin gefahren mit dem Zug. Ach so. Ja, weil du sagst, ihr seid mit dem Auto zurückgefahren. Genau, wir wurden dann abgeholt. Wir sind dann von den Polizisten, die teilweise auch nicht aus dem Ort kamen oder aus der Stadt kamen, wurden wir dann raus eskortiert. Ja, wo sollen wir jetzt hingehen? Ja, wissen wir auch nicht. Gehen Sie mal weiter. Der Bahnhof ist zu. Wir waren halt gestrandet in Duisburg, sag ich mal. Mhm. Und dann sind wir halt bei einer Frau auf dem Vorgarten B zusammengesackt, als wir die Clique wieder zusammen hatten. Und sind dann da halt reingebeten worden. Die hat uns dann mit dem Notdürftigsten versorgt, mit Wasser, Getränken. Mhm. Hat uns dann erstmal ihre Hilfe angeboten. Mhm. Und dann konnten wir erstmal alles Weitere in die Wege leiten, ja, wo wir noch gar nicht wussten, was mit unserem Kumpel passiert ist. So, nun ist ja in den letzten Jahren unendlich viel darüber berichtet worden. Es gab Gutachten, es gab einen Gerichtsprozess. Wie siehst du das, wie das Ganze jetzt aufgeklärt wurde? Soll ich ehrlich sein? Naja, deswegen unterhalten wir beide uns. Das ist erbärmlich. Warum? Was kritisierst du daran? Also jeder, der ein Parkticket kriegt, das wird strenger verfolgt als die ganze Sache, die da gelaufen ist. Mhm. Und das will ich jetzt mal ganz ohne Wertung meinen. Und ist halt, wir waren halt alle verletzt, waren halt gezeichnet. Wir haben Sachen erlebt, 21 Tote, über 300, 400 Verletzte. Und wir waren halt mittendrin. Wer ist denn für dich der Hauptschuldige? Das kann man gar nicht ganz genau festmachen. Da haben viele, sag ich mal, schlechte Zahnräder ineinander gegriffen, was nicht funktioniert hat. Mhm. Und dann die ganze kriminelle Aufarbeitung, ob es jetzt über die Veranstalter ging, über die Stadt ging, über die Polizei ging, das ist halt alles. Was meinst du mit krimineller Aufbereitung? Ja, also kriminologische, also die Ach so, in dem Sinne meinst du das? Ja, verstehe schon. Ja, ja. Also du meinst nicht, dass da irgendwas gemauschelt wurde? Oder? Das kann ich nicht nachvollziehen. Das kann ich nicht sagen, ob irgendwas gemauschelt wurde oder nicht. Aber ist halt, man hört es halt, dass es halt nicht aufgearbeitet wurde. Was wäre halt denn? Ganze, ja. Ja. Was wäre denn für dich eine ordentliche und der Sache angemessene Konsequenz gewesen aus der ganzen Sache? Die Sache kann man nicht Konsequenz irgendwie abgelten. Das ist halt einfach nur, es wäre halt einfach nur wichtig gewesen für uns Betroffene, dass man halt einen Schuldigen hat, der sagt, da ist was schiefgelaufen, der dazu zur Stellung nimmt und sagt, das ist schiefgelaufen, das war missgeplant, es war ja alles, ja, wir ziehen das ins Ruhrgebiet, wir machen das nach Duisburg. Wir sind in Dortmund damals gewesen auf der Love Parade, da war alles super, da hat alles gut geklappt. Und da ist halt die Aufarbeitung jetzt, keiner will es gewesen sein, aber alle wollten die Veranstaltung nach Bochum ziehen. Also du glaubst, dass das schon eindeutig, da gibt es eindeutig Schuldige, aber das ist alles jetzt so verschwommen und so, dass nichts Gescheites dabei rumgekommen ist. Ja, genau, nichts Gescheites dabei rumgekommen ist. Dann wurde halt das Gutachten angezweifelt, weil der Gutachter für befangen gehalten wurde und zu nah an der Sache stand. Und das ist halt einfach eine Sache, die in meinen Augen halt sehr traurig ist. Und ich bin jetzt gerade nicht so ganz aktuell informiert. Ist die Sache komplett juristisch abgeschlossen oder gibt es noch... Komplett jetzt. Ja, genau. Komplett. Ja, ja, ja. Also strafrechtlich. Was zivilrechtlich ist, kann ich nicht sagen. Da gibt's ja muss jeder einzeln sehen, was da zivilrechtlich noch erreicht werden kann. Aber ich denke, dass da nichts so mehr rumkommt. Hast du oder deine Freunde, habt ihr auch aussagen müssen vor Gericht? Ja, wir sind im Krankenhaus gewesen, nachdem wir zurückgekommen sind in unsere Heimatstadt und haben uns erstmal untersuchen lassen, damit wir erstmal alles dokumentiert, was uns zugefügt wurde. Wir hatten teilweise keine Schuhe mehr, uns fehlten die Sachen, unsere Sachen waren zerrissen. Gezeichnet von der ganzen Sache, das sah ja aus, wie als wenn man aus dem Pütt kommen würde, sag ich mal. Mhm. Na, meine Frage war, habt ihr Aussagen müssen vor Gericht? Vor Gericht nicht, nein. Nein, das unsere, nicht. Unsere Aussagen wurden vor Gericht nicht gehört, nein. Jetzt sind ja einige Jahre vergangen, seitdem natürlich bei den Betroffenen und ist das wahrscheinlich noch sehr präsent. Wie präsent ist es bei dir? Ich bin mit der Sache zum Glück, sag ich mal, gut davongekommen durch viele Gespräche, durch die Zusammenhalt in der Gruppe. Wir haben uns viel unterhalten und wenn es halt Probleme gab, haben wir uns professionelle Hilfe gesucht. Mhm. Und haben uns da halt auch viel gegenseitig gestützt, sag ich mal. Habt ihr noch Kontakt oder hast du noch Kontakt zu den Eltern des verstorbenen Freundes? In den ersten Jahren noch. Im Moment ist es ein bisschen eingeschlafen, aber man denkt halt immer noch dran. Ne? Am Jahrestag, wenn es jetzt dieses schlimme Ereignis jährt, hat man halt immer noch diese Gedanken. Oder wenn man halt in eine viele Menschenmenge reinkommt, dann ist halt immer so die ersten Gedanken, was kann passieren. Man hat ja das Negativste erlebt, was passieren kann. Und da hat man immer so einen Beigeschmack. Kannst du das überhaupt noch in große Menschenmengen hineingehen? Mit viel Gedankenpower und zu überlegen, wo sind die Notausgänge, wo kann ich flüchten, wo ist der nächste Ausweg und so. Mhm. Das ist dann geht immer, das. Mhm. immer mit dabei. Das Gefühl. Ja, das glaube ich. Daniel, ich danke dir, dass du das nochmal erwähnt hast, dieses wirklich furchtbare Unglück, was hier in Nordrhein-Westfalen passiert ist. Und wir gedenken an dieser Stelle nochmal an die Opfer und all die Menschen, die da wirklich traumatisiert und verletzt worden sind. Das ist nett, dass du das sagst. Vielen Dank. Ich danke dir und wünsche dir alles Gute. Alles klar, Domian. Bis dann. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Und wir sind verbunden mit dem Michael. Michael ist 31. Guten Morgen, Michael. Hallo. Hallo, Michael. Hallo. Was ist dein Thema? Ich habe 2012 schon mal angerufen, hatte dir das Thema Domian weltweit. Und da war ich gerade in Mexiko, habe den Freiwilligendienst gemacht. Und jetzt, wo du ja bald aufhörst, leider dachte ich, ich versuche einfach nochmal das zu erzählen. Jetzt im Nachhinein kann ich nämlich schon sagen, dass das schon... Wo bist du denn jetzt? In Deutschland wieder. Bist in Deutschland. Und damals warst du in Mexiko. Wo genau? In Mexiko-Stadt. In Mexiko-Stadt, ja. Ja. Und was hattest du da? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Weswegen warst du in Mexiko-Stadt? Ich hatte damals, bin ich leider nicht zu dir durchgekommen. Ich hatte das vergeblich versucht. Ich dachte, wir hätten miteinander gesprochen. Nee, leider nicht. Ich hatte das versucht, aber das hat dann leider nicht geklappt, auch wegen der Zeitverschiebung und allem. Also ich hatte vorher versucht, irgendwie im Medienbereich Fuß zu fassen, habe eine Ausbildung gemacht und irgendwie bin ich da nicht glücklich geworden, wollte irgendwie mein Leben ändern und dann habe ich einen Freiwilligendienst gemacht in Mexiko und habe dann in einem sozialen Projekt gearbeitet mit Kindern und Jugendlichen. Stelle ich mir sehr hart vor. Ja, es war halt eine Umstellung, gerade weil ich auch kein Spanisch konnte. Das habe ich extrem unterschätzt, diesen Faktor mit der Sprache. Natürlich, umso schlimmer. Was genau hast du denn da mit den Jugendlichen gemacht? Gut, am Anfang, als ich, wie gesagt, noch kein Spanisch konnte, weil ich hauptsächlich dann im Büro dort gesessen habe, dann eben auch mit meiner Mediengestalter-Ausbildung konnte ich dann zumindest Sachen machen wie fotografieren, von den Events, die dort veranstaltet wurden, Videos gemacht und dann mit der Zeit, als ich dann ein bisschen Spanisch konnte, habe ich dann in Schulen gefahren, haben dann mit den Schülern Interviews gemacht zum Thema Mobbing, Diskriminierung und also sozial relevante Themen. Wir sind dann so Gemeinden gefahren, haben dort mit den Kindern auf der Straße gespielt, um die aus den Häusern rauszukriegen, weil die Plätze dort auch für zum Drogenverkauf benutzt wurden. Und warst du? Die einfach wieder sicherer machen, die Gegenden. Ja, ich war noch nie in Mexiko-Stadt, aber in einigen anderen Städten in Südamerika und ich habe da wirklich erschütternde Sachen gesehen von Armut und Brutalität. Ich könnte mir vorstellen, dass es in Mexico City genauso zugegangen ist. Ja, also das ist halt nochmal auch ein Grund, warum ich auch nochmal anrufen wollte, weil meistens ist das halt dieses recht negative Bild über Mexiko auch damals ziemlich viel versucht, davon abzubringen, dahin zu gehen. Aber ich habe natürlich auch viele Seiten eben über Armut kennengelernt, aber auch eben sehr viele schöne Seiten und eine wahnsinnig aufregende Stadt mit wahnsinniger Vielfalt im Bereich Essen, Kultur und Also ich muss sagen, dass ich mich sehr wohl gefühlt habe. Natürlich war es am Anfang schon ein ziemlicher Schock, gerade dieser Kulturschock. Verkehr und allein das Fahren in der U-Bahn ist immer ein Abenteuer, wenn dann zig Menschen sich rein und raus drängeln und dann war allein das schon immer so eine Umstellung am Anfang, aber so nach 2-3 Monaten hatte ich mich da eigentlich recht eingewöhnt und würde ich auch sagen, dass ich da eigentlich einen ganz normalen Alltag hatte. Hattest du eine eigene Wohnung? Nee, ich bin mit einer Organisation dort gewesen, die hat diesen Fokus auf interkulturelle Lernen legt und die Idee da ist, dass man in Gastfamilien lebt. Aber das ist ja auch eine Umstellung, dann sich in die Kultur dieser Gastfamilie wahrscheinlich einzuleben. Ja, absolut, gerade weil ich auch vorher in Deutschland schon lange alleine gewohnt habe und dann ist eine Familie, sage ich mal, in Mexiko nochmal was anderes als in Deutschland. Dann hatte ich quasi so eine Mutter, die ich in Deutschland nie hatte, die irgendwie wollte, dass ich mein Zimmer mal aufräume und der Gastvater musste um Erlaubnis gefragt werden, wenn irgendwie ein Freund übernachtet. Ja. Wurden andere Seiten aufgezogen als im toleranten Deutschland. Wie lange insgesamt warst du da, Michael? Also das ganze Jahr über. Ein ganzes Jahr. Und dann bist du dann wieder zurück. Genau, dann habe ich angefangen zu studieren danach, was immer mein Wunsch war. Und dann in Deutschland. Genau, dann wieder, als ich zurück war. Und ja, auch noch ein wichtiger Punkt war, dass ich auch meine Freundin kennengelernt habe. Eine Mexikanerin. Genau. Ah. Und jetzt sind wir quasi seitdem in einer Fernbeziehung. Ach du je. Seit wie vielen Jahren jetzt in der Fernbeziehung? Und seit Ende 2012, also jetzt 4 Jahre. 4 Jahre knapp, ja. Ach, das ist natürlich eine heftige Fernbeziehung nach Mexiko. Ja. War sie denn auch schon mal hier? Ja, sie war sogar schon 2 Mal hier. Also einmal einen Monat, das war direkt in dem Jahr, nachdem ich wiedergekommen bin. Und dann letztes Jahr war sie 3 Monate hier. Das ist das Maximum, was jemand aus Mexiko mit ohne Visum halt in der EU sich aufhalten kann. Und bist du denn auch immer wieder dorthin gereist? Ich war auch einmal zum Urlaub da einen Monat und dann habe ich letztes Jahr 6 Monate ein Auslandssemester gemacht. Was studierst du denn eigentlich? Na, ich studiere Regionalstudien Lateinamerika. Perfekt. Das ist ja dann sehr gut. Ja, wie soll es denn mit euch beiden weitergehen? Ja, das ist die gute Frage. Also im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen, dass einer sein Land quasi aufgibt. Ja. Oder beide und wir uns irgendwo in einem neutralen Land treffen. Also das ist halt sehr schwierig und stellt uns gerade auch vor ziemlich Probleme. Würdest du, du hast es ja schon ein Jahr gemacht, aber könntest du dir vorstellen, für eine noch längere Zeit oder vielleicht sogar immer in Mexiko zu leben? Ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich muss schon sagen, dass in Deutschland schon viele Sachen sind, die ich, glaube ich, auf lange Sicht dann doch vermissen würde, die einfach dann hier ein bisschen, sag ich mal, besser laufen. Ja, also ich muss wirklich sagen, das ist ein tolles Land, das Mexiko. Und ich, wie gesagt, ich würde auch jederzeit wieder hin, aber auf dauerhaft leben. Und hat sie sich ja mit Deutschland schon angefreundet, dass sie vielleicht ganz hierher kommen würde? Ja, also das ist auf jeden Fall eine Option. Sie lernt auch jetzt Deutsch. Na gut, dann ist das eine Perspektive. Ja, das auf jeden Fall. Ist natürlich immer so eine Sache, wie das dann hier läuft, inwiefern ihr Deutsch dann ausreicht und wie dann mit den banalen Sachen wie Wetter und Essen klarkommt. Ja, klar. Aber Michael, ich glaube, dass du eine tolle Erfahrung gemacht hast. Darum werden dich viele beneiden. Und gut, dass du sowas. Ich finde immer toll, wenn Leute solche Sachen machen. Ja, ist natürlich nicht einfach, wenn man dann so Onkels hat, die einem jetzt sagen, jetzt mit 30 würde ich dich auch nicht mehr einstellen oder so, wo du jetzt nochmal studierst. Das ist leider viele Leute in Deutschland haben halt dieses Bild, dass wenn man irgendwas mal abgebrochen hat und dann wieder neu anfängt, das ist dann nicht so einfach. Aber dafür bringst du viele persönliche Erfahrungen mit. Das finde ich auch sehr wichtig. Ja, das denke ich auch. Ja. Ich weiß auf keinen Fall, das gemacht zu haben. Ja, und ich fand es halt schön, dass ich jetzt nochmal die Gelegenheit hatte, mit dir auch darüber zu sprechen. Und absolut, freue ich mich auch drüber. Ja. Michael, dann wünsche ich alles Gute. Grüß mir deine Liebste herzlich. Und wo ihr euer Leben auch findet, in Mexiko oder irgendwo in einem dritten Land, wie auch immer, alles Gute von Herzen. Könnte ich dann noch ein Autogramm haben? Sehr gerne. Wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Ja, und dann wünsche ich dir schon mal alles Gute für deine Nach-Domian-Zeit. Ja. Und freue mich dann nächstes Jahr, dich dann in Bonn zu sehen. Ja, in Bonn bin ich auch, genau. Genau, ja. Dann mach dich immer bemerkbar. Alles klar, mach ich. Michael, mach's gut. Ciao, ciao. Ja, du legst auf, bitte. Auch. Tschüss. Ja, mach ich. Tschüss. Und hier ist der Pascal, 40. Guten Morgen, Pascal. Hallo, guten Morgen. Hallo, Pascal. Weswegen rufst du an? Mein Thema ist Pelz oder auch quasi die Täuschung von Kunden in Bekleidungsgeschäften etc. Hast du das am Anfang gesagt, Pelz? Pelz, genau. Also totes Tier als Jacke, ja. Als Besatz an Jacken, am Kragen, auf den Bäumeln. Ja, dann legen wir los. Ich war gestern in Köln unterwegs und ich bin schon viele Jahre Tierrechtler und irgendwie auch schon über 21 Jahre Veganer und habe die Köln-Pelzfrei-Demo 2012 mit Freunden das erste Mal veranstaltet, ist aber über die letzten Jahre so ein bisschen das Thema Pelz bei mir jetzt nicht mehr im Fokus gewesen und war gestern in der Innenstadt in Köln auf der Schildergasse, bin da langgelaufen und war total geschockt, dass irgendwie jede zweite Jacke mit einem Pelzkragen. Ehrlich? Geht das schon wieder los? Ja, die ganzen Mädels mit ihren Pudelmützen oben mit komischem Pelz. Ja, aber kannst du das unterscheiden? Kunstpelz und Echtpelz? Siehst du das sofort? Ja, ich sehe es sofort. Ja, du bist fast. Wenn man das 10, 12 Jahre schon intensiv drauf geachtet hat, sieht man an der Struktur, wie das Haar, sag ich jetzt mal, beim Gehen. Pascal, du musst mal durch große Städte im ehemaligen Ostblock gehen. Geh mal in dieser Zeit durch Moskau. Fällst du um? Ja, das stimmt. Das weißt du, ne? Ja, ja. Also ich war mal in Warschau über Silvester, und das war auch nicht schön zu sehen. Da ist natürlich auch vielleicht nochmal eine andere Temperatur, nicht zu entschuldigen, dass es natürlich andere Hightech-Materialien gibt und auch keiner auf dem Mount Everest im Pelz steigt, wie vor 40 Jahren. Also meinst du, dass auch jetzt hier in Deutschland es wieder einen Trend zum Pelz hin gibt? Also nicht zum Vollpelz. Ich habe auch selber bei meiner Vordiplomsarbeit mich damit beschäftigt, Pelz und Akzeptanz in der Gesellschaft, auch so ein bisschen wissenschaftlich das beobachtet, auch den Verlauf. Also Pelz als Gesamtpelzmantel wird eher schon geächtet inzwischen, aber die Produzenten, 90-95% kommen aus China, die sind natürlich auch nicht auf den Kopf gefallen und haben dann gesagt, oh, dann machen wir kleine Accessoires, ein kleiner Bäumel an der Bützenmütze, wir machen so komische Fuchsschwanz, ist nochmal ein anderes Thema gewesen, aber dann gab's so eine Art Fuchsschwanz als Schlüsselanhänger in pink gefärbt, in weiß, in sonst wie, dann gibt's die jetzt also Pompoms als Schlüsselanhänger, sehe ich ganz oft, wenn ich in U-Bahn fahre in Köln. Die Mädels dann so eine Handtäschchen und dann so ein Anhänger. Teilweise Kuscheltiere und sowas. Ist wirklich irre, weil so Sachen habe ich auch schon gesehen und dachte immer, na, das ist alles irgendwie Kunst und so geschickt nachgemacht, dass es wie echt aussieht. Nee, das ist ja umgekehrt, dass der Echtpelz sogar günstiger ist in der Produktion heutzutage in China als der synthetische. Das heißt, es wird aktiv auch falsch deklariert, weil man weiß, viele wollen kein Echtpelz mehr, dann wird das als Kunst, als Polyamid ausgezeichnet. Das heißt, die Mädels tragen das und wissen gar nicht, dass sie echten Pelz tragen vielleicht. Ja, es gibt gute Reportagen bei Plus Minus, beim NDR, da hat ganz viele Reportagen und ich selber habe auch mal eine Umfrage gemacht auf der Schildergasse, da bin ich hingegangen und habe die Leute gefragt, hier, was hast du denn da für einen Kragen, was ist denn das für ein Fell, ist das echt oder Kunst? Und die ganz viele Leute sagen, weiß ich gar nicht, Kunst. Gehe ich mal von aus. Ne? Mhm. Und wenn man dann nachfragt, dann sagt man, hast du dich denn dafür interessiert, bevor du ihn gekauft hast? Nee, hat mich nicht interessiert, ist ja nicht so viel. Oder Und du sagst, die meisten Pelze kommen mittlerweile aus fernen Ländern, aus China? Ja, also zu 95% kommt aus China. Und hauptsächlich, welche Pelze sind das? Ja, das Problem ist, die meisten Menschen werden verziert sein, aber der Haupt Pelzanteil von diesem Besatz, der so ein bisschen aussieht wie, sag ich jetzt mal, Schäferhund, ist ein sogenannter Marderhund. Das ist eben eine Marderhundeart. Aber ein Hund? Ja, Marderhund nennt er sich. Es ist eine Zwischenmischung zwischen Marder und Hund, aber eher, sag ich jetzt mal, weiß ich nicht, 40, 50 Zentimeter hoch. Und die werden extra gezüchtet und gehalten, um den Pelz zu liefern? Genau, die werden in ganz kleinen Käfigen gezüchtet. Und das Schreckliche für uns auf jeden Fall, oder ich habe auch eine Seite bei Facebook etc., wo ich ein bisschen drüber aufkläre, ist, die werden auch in den Videos, die da veröffentlicht werden, teilweise bei lebendigem Leibe wird ihnen der Pelz von der Haut abgezogen. Also es ist echt schrecklich. Warum machen die das bei lebendigem Leibe? Ja, weil es sonst Geld kosten würde, ne, wenn man jetzt wirklich die in Deutschland... Wenn man die vorher betäuben muss mit einem gewissen Gas oder die irgendwie elektrifiziert, ne, das gibt eben auch die Methode, dass man dann elektroschockmäßig und da ist es so, in manchen Videos sieht man, die nehmen einfach nur Knüppel und hauen 2-3 Mal auf den Kopf, da dass sie ein bisschen benommen sind und das ist echt. Aber hast du nicht das Gefühl, als engagierter Aktivist jetzt dagegen Windmühlen zu laufen? Was will man gegen China oder diese Riesenländer ausrichten diesbezüglich? Also die EU hat zum Beispiel schon die Einfuhr in Katzen- und Hundefelle verboten. Mhm. Ja, genau, also, man kann natürlich auch auf die EU Druck ausüben, da hast du recht, ja, ja. Genau, also das ist jetzt schwierig, weil wie viel wird aus China oder aus Asien importiert und auch nicht kontrolliert, wo irgendwelche Giftstoffe... Pascal, ich muss dich ganz brutal unterbrechen, die Sendung ist vorbei. Schön, dass du angerufen hast und das thematisiert hast. Vielen Dank in der Technik, ja. Dennis Eickmeier. Bis morgen, bye bye, tschüss.